nichts in die Leere. Fremd und verloren, keiner sagt mir wohin. Wohin soll ich noch gehen? Vor den Toren der Welt werfe ich einen Blick auf die Freiheit, die uns stets umgarnt. Und ich lauf hinterher dem verlorenen Glück, suche weiter nach dir jeden Tag. Wahrheit und meine Glut von den Träumen entfacht, wird auf einen Schlag kalt. Vor den Toren der Welt werfe ich einen Blick auf die Freiheit.